Bist du zu Weihnachten in Wien? Nein, ich bin bei meinen Eltern. Warum? Machst du Weihnachten ohne Freunde oder was? Wieder so eine geniale neue Idee. Du, wie lange hat der Messenger? Die Biene ist ein Pitcher, oder wie sagt man noch? Hey, ich gehe nicht. Advocat. Also, sollen wir es uns trauen? Was hast du da alles mit? Ich habe da meine besten Konzerte, die besten Lesungen. Ich habe. Der Listenmann. Ich habe das letzte Theaterstück, wo ich war. Ich hab. Diktatorenquartett. Geil. Ist es heute die. Also, hast du es durchgeplant? Na, vollkommen. Der wird Kritik anbringen? Nein. Voll geil. Das erste Mal sagt er was so gut kommt Kritik. Ich stehe voll auf Kritik, gell? Aber sie muss gut sein. Ich finde, ihr habt das Ende der Formel 1 Welt schon gar nicht besprochen. Das ist erst heute. Das müssen wir heute machen. Das kommt heute. Es ist nämlich, er schreibt es auf die Themenliste, der Winning Streak des KAC und wie er zu Ende gehen wird. Nein, wir reden über Formel 1 und über Eishockey. Wir reden über Formel 1 und Eishockey. Ich finde, das sollte ein Standard-Dings haben. Ja, was ist denn Deutsch? Da ist euch beides, oder? Du sagst ja, also fuck ist Englisch. Ja, fuck. Also der Engländer sagt ja fuck you, fucking shit. Ja. Fuck. Okay, ich meine, shit passt jetzt in Kürze dazu, aber der Österreicher und der Deutsche, die sagen ja scheiß, ja. Dreck, scheiß. Schaß. Also wir sind, dann sind aber die eigentlich, sind wir puritanischer nach der Logik, oder? Das will ich jetzt so nicht sagen. Also, wir sind auf jeden Fall ein Fäkalschimpfstaat. Ne, was mit fick dich, oder es kommt das nur daher, wenn man das fuck übersetzt hat? Ja, also. Vielleicht. Weil fick dich, was jetzt nicht. Bist du die Chance. Wir würden ja eher sagen, geh scheißen, oder? Ja. Weil der Engländer sagt zum Beispiel nicht go shit. You shitty shit. Wobei shitty sagen sie schon auch, es ist schwierig. Go shitty shit. Shitty shitty bang bang. Das war nicht so verändern, meine ich. Jetzt haben wir hat sie Flaschen? Den Explicit Button schon verdient. Okay, ich hole jetzt ein paar kleine kurze Gläser. Was? du musst gar nicht hören. Musst du hören? Hast du das Gefühl, dass du dich gezwungen fühlst zu hören? Das nicht, aber. Aber gestern hat es geheißen, es gibt Eintrittsfragen, sonst erst nicht reinkommen. Echt? Na gut, dann frage ich dich einmal. Hallo Biene! Hallo! Hallo Steffi. Ihr zwei Buben, hallo. Drei Buben. Biene, was für eine Einstiegsfrage hast du denn vorgehabt? Einstiegsfragen? Mhm. Ich habe gehört, du machst Einstiegsfragen, aber es dürfen Leute kommen. Ich würde vergessen. Ich habe Einstiegsfragen. Ich kann mich nicht erinnern, leider. Warum Tapetenbiene? Stehst du auf Tapeten? Wir haben gerade über Tapeten geredet, weil wir haben unser Scheißhaus renoviert. Mit Scheißtapeten? Scheußlichen Farben, eher zum, also, zum Spam. Eher zum Spam und nicht zum Scheiß. Was für Form? Na, so grün-weiß kennst du, oder? Grün-weiß, unsere Tapeten am Häusl. Warst du bei uns nicht am Klo? Ja, warst du so lange bei doch, mir? Doch, ich war schon. Wir waren Löcher am Klo, ja. Gesoffen wie die Lächer und aufs Klo gegangen. Oh. Aber ich kann mich nur an die anderen schönen Tapeten erinnern. Ich war so überwältigt von den anderen schönen Tapeten, dass ich im Klo auf anderes konzentriert war. Danke, dass du das sagst. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Oder? Wieso? Weil ich keine. Weil der Hansi hat gemeint, Tapeten. Warum? Was vor? Die waren so schön. Ich meine, die da bei mir mal gegoren, nicht? Ich meine, Tapeten. Doch, Tapeten, siehst du? Tapeten das für sind Rauffaser-Tapeten. Das sind ist ein Rauffaser. Ja, ich merke es jetzt. Merkst du einen Kontrast? Jawohl, jetzt merke ich es. Und drüber gestrichen dann einfach. Tapeten für die Wohnung sind so wie die Panier für Schnitzel, Hansi. Aber es gibt ja panierten Leberkäse, gibt es auch, ne? Für den Emmentaler. Man hört alles. Super. Wenn sich die Katze putzt. Stimmt, wir haben jetzt schon zwei Katzen auch dabei. Ich merke schon, wir tendieren schon zur Länge. Ich muss ein bisschen noch um den Wunsch kümmern. Also man müsste jetzt. Mach mal ein kleines Resümee 2016. Wow, Arschloch hier. Mein hinter dir ist der Leonard Cohen. Stimmt. Leonard Cohen ist gestorben, Baby Boy ist gestorben, Prince so ist gestorben. So aber beim Leonard Cohen war er am traurigsten, leider. Ja, echt schade. Ja. Ja, wobei auf der anderen Seite über 80. Aber wir haben ihn schon mal live gesehen, das war mein großes Ziel. Und warst du das in dem Stadion in Pula? Ja, du weißt es dir live gesehen. Ich wollte ihn in Pula sehen. Ach so. Ich habe ihn davor schon in Wiesen gesehen und wollte ihn dann in Pula sehen. Mhm. Und es wäre total cool gewesen, weil es wäre bei der Arena gewesen und dann habe ich beruflich nach Brasilien müssen und habe kurzfristig nicht hinkennen und habe versucht, den Abflug irgendwie zu verschieben und dann habe ich gedacht, okay, Brasilien oder Die ist wirklich Pula sehenswert, und, die Arena. Ja, Pula, das ist echt cool gewesen. Ja. Ich habe die Arena eh gesehen, aber ach, ohne Leonard Cohen. Ja, ich habe es nämlich auch schon gesehen, ohne Leonard Cohen. Und ein alter Kollege von mir hat sich dort die Pink angeschaut und war sehr, sehr begeistert. Okay. Hast du eine Ahnung von der Arena? Ich kenne nur die Arena in Erdberg, nicht die Arena in Pula. Die Arena in Pula ist so wie ein alt, so wie die Arena in Verona. Alt, also ein Amphitheater, das. Alt und zerbrochen. Okay. Und da spielt der Leonard Cohen. Und da hat er gespielt und ich glaube, das wäre schon cool gewesen. Das ist schon fesch, ja. Ja, und mehr und so, das ist schon nicht schlecht. Ja. Und dann hätten wir halt ein paar Tage Urlaub angehängt und dann habe ich die Karten über Willhaben verkauft und der es verkauft habe, habe ich dann gesagt, naja, vielleicht muss ich eh zu meiner Oma nach Völlbach ziehen. Und dann hat sie gesagt, sie ist nämlich aus Völlbach, sie leitet dort die Lebenshilfe, und sie gesagt, passt, kannst dann bei mir anfangen, gell, wenn du einen Job hast. In der Lebenshilfe, was macht die Lebenshilfe? Hauptsächlich Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Ah, sowas Lebenshilfe, okay. Verstehe. Ja, das machen sie. Sehr schön. Was sie in Völlbach genau alles anbieten, so Werkstätten. Hörst du eigentlich nur Musik? Also so gegenwärtig, was so rauskommt? Neue Alben? Ich hör immer nur, wenn eine Band von früher was Neues macht, dann hören wir die eventuell an. Bist du enttäuscht? Ab und zu bin ich enttäuscht. Ich bin immer enttäuscht. Von der neuen Primal Scream war ich sehr enttäuscht. Die 2013er Platte war super, aber die aktuelle ist überhaupt nicht super. Und Radiohead war wieder mal super. Ja, waren das nicht die einen Tag vorher sie komplett vom Ding gelöscht haben? Facebook, Instagram, alles, die Homepage gelöscht, alles war weiß. Ah, das kann stimmen, ja. Und dann hat es so ein großer Aufschrei, Radiohead ist von allen Social Media und dem Internet weg. Und dann sind sie auf einmal wieder da gewesen. Und ein neues Album. Und ein neues Album. Mein Gott, ja. Mann, das ist aber echt, das ist ja wirklich ein Da Plan. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Findest du das schlecht? Nein, ja, ist aber ein cooler Gag eigentlich. Na, ich weiß gut. Noch nicht, was ich davon halten Marketing soll. Marketing ist scheiße von Anfang. Hat das schon jemals so gemacht? Sagt nämlich der, von dem ich heute auf Facebook gepostet habe, dass unsere PR-Abteilung gerade die... Das ist nicht Marketing. Das ist nicht Marketing. Gerade die geschrieben, unsere PR-Abteilung ist gerade an der Produktion der Autogrammkarten. Das war gestern am Abend schon. Ja, habe ich gestern am Abend gepostet. Auf Facebook. Und du bist eigentlich die Marketingabteilung. Ich bin überhaupt die Marketingabteilung, ich bin Technik. Technik und Research. R&D und technisches Hilfswerk. Du bist Marketing, du bist das Logo-Design. Nach dem Gänseblümchen-System komme ich jetzt wieder zum ursprünglichen Thema zurück, nämlich die Radiohead-Schallplatte des aktuellen Jahres. Oh, jetzt geht's im Blümchen. Und die erste Single, die war Burn the Bitch. Burn the Bitch. Ich würde aber total gerne wissen, was das Gänseblümchen-Prinzip ist. Das kenne ich leider. Naja, stell dir mal ein Gänseblümchen vor. Ja. Und das Thema ist das Gelbe. So wie der Dotter, das Gelbe vom Ei. Und dann plötzlich kommen die Leute vom Thema ab und meandern so herum, so wie ein Gänseblümchen, gehen immer wieder zurück. Und deine Aufgabe ist es dann, am Zenit dieses Gänseblümchen-Blümchens, Blättchens, wieder zurückzuführen zum Ursprung des Themas. Du einfach in die sagst, Eizelle. In die Eizelle. Geh mal zurück. Kumpfleidl, geh mal zurück in die Eizelle. Okay. Also, Radiohead-Platte, ja. Ich meine noch ganz Marketing gut. War scheiße. Und die Single Burn the Witch. Ich habe mir das angehört und habe mir gedacht, wow, das ist ja. Das brummt am Anfang so richtig so. Was brummt? Ja, es brummt. Also, es brutzelt und brummt ganz toll. Und es sind so die. Aufmerksamkeit. Ja, ich habe es gehört, es brummt so. Ich mag die neige Radiohead. Und ich bin von jemand anders darauf hingewiesen worden, dass ich eine Melodie summe. Die von diesem Lied ist. Also ich habe das irgendwie so, das ist sehr, sehr, es kommt ganz, ganz von unten rein hoch. Mein Gott, das ist ja voll die Verwirrung da. Brauchst du noch Polster oder so? Ich habe Venenkissen auch da. Ah, Hämorrhoiden. Ah, Hämorrhoidenkissen. Nein, ich brauche gleich einen halben Sessel auf den Kopf. Ja, aber der ist unbequem. Willst du dann aus der Küche haben? Nein, das ist gut. Also magst du am Boden legen vielleicht? Nein. Das hat er mal Bock blind gemacht. Das ist auch nach seinem Motorradunfall. Hat er das eine Platte, eine Schallplatte hat er aufgenommen, nur am Rücken liegend. Das war so ein bisschen ein sehr, sehr... Was ist denn das für ein T-Shirt? Karma to Burn. Burn the Witch. Apropos T-Shirt, der Hansi und ich haben uns eigentlich, der Herr Hartkern und ich haben uns eigentlich ausgemacht, dass wir haben mal so aus Japan T-Shirts geschenkt kriegt und dann haben wir uns ausgemacht, dass man jeder hat es ein Jahr. Das passt mir gar nicht. Nämlich. Hansi hat es schon seit 10 Jahren. seit 10 Jahren? Von wem haben wir das gekriegt? Vom... Oh Gott, wir haben die Kassen, die zwei Das sind bald 10 Jahre, gell? Mhm, das sind bald 10 Jahre, zu Silvester vermutlich. Oh, wer wie? Ja, aber das ist ein das ist ein Japaner-T-Shirt. Magst du das ein bisschen elaborierter ausführen? Ins Guck gehen? Nein, das jetzt mit dem, Radiohead. Mit dem japanischen T-Shirt. Achso, nein, wir sind einfach zu Japaner gekommen, die haben gesagt, da habt ihr ein T-Shirt. Und wir waren zu zweit, wir wollten es beide haben, wir haben gesagt, wir wechseln uns ab. Und ich habe es zuerst gekriegt. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo es ist. Ich glaube, irgendwann haben diese, ist mein Dulcinea gekommen und hat dann alle meine T-Shirts abgegrast und hat die dann, ich weiß nicht, was ich damit gemacht habe. Das hat mir ja nie gepasst. Ich weiß nicht, warum ich es gehabt habe. Hat es dir gepasst? Ich habe es noch nie angehabt. Ich weiß es nicht. Haben die das im Größenstädte nicht gesagt? Das ist ja XS und was ich nicht passt. Also, wie gesagt. Ja, dass es dir gepasst hat. Aber ich hab dir dafür so eine Winkelkatze. Ja, ich weiß. Das war sehr schön. Ja, die habe ich ja der Ilvi geschenkt. Wo du die Geschenke reingekommen? Ich hab's dir ja gezahlt. Was? Ich hab einmal. Ich hab dich gefragt, ob du das mal mitbringst, weil ich muss es der Ilvi schenken. Echt? Ich hab's dir geschenkt. Ich hab mal einen japanischen Gast gehabt und der hat mir einen. Aber liebe Grüße an die Ilvi. Kommt die Heide. Kommt nett. Einen Plüsch. Das Gänseblümchen! Das explodiert gleich, das Gänseblümchen. Entschuldigung. Macht er doch einen Knoten in die Finger. Ich schau dir meine Zehen an, wie verkrüppelt die jetzt schon ausschauen. Die Finger reichen ja gar nicht mehr. Ja, gut, erzähl von deinem. Ich habe einen japanischen Gast gehabt und der hat mir mal. Der hat mir mal. Erzähl nachher. Okay. Der hat mir mal. Darf man da eigentlich rauchen? Nein. Draußen? Draußen schon. Du bist vor der Tür? Ja, seit gestern. Ja, war gestern wieder mal Fuß. Wir haben gestern noch ein Backel Champlain gekauft. Die extra langen. Die haben doch. Bist du fertig, sind die lang. Normalerweise bin ich immer der Schnellste, aber dieses Mal bin ich echt. Und habt ihr eigentlich schon den Shot getrunken? Ja, ich bin gerade mit der Bade. Ich habe ja doppelte. Badewanne. Ich trinke ja russisches Wasser. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Ich trinke nur ein Bier. Weißt du, wie lange ich denn immer getrunken habe? Ich habe mal einen japanischen Gast gehabt. Erzähl mir den japanischen. Und der war extrem gespannt, weil der war genauso alt wie ich damals. Jetzt wahrscheinlich genauso alt, seitdem ist er gestorben. Und der hat auch so Kasten wie, also Takashi, Thomas. Thomas ist Takashi. Wie mein zweiter Vorname in dem Titus. Takashi ist Thomas. Thomas Japanisch, ja. Thomas Takashi Titus. Titus. Und dann... Müsst ihr das jetzt ausschneiden oder können wir das... lassen. Wir dürfen jetzt alle wissen, was du eigentlich mit Thomas hast. Du solltest die Frage noch auszuschneiden, aber ansonsten nichts auszuschneiden. Nein, das geht also nicht. Also lass es drinnen. Nein, dann muss das. Nein, das muss auszuschneiden. Ja, dann fangen wir mit Gespräch über auszuschneiden. Ich habe einmal einen japanischen Gast gehabt. Ich habe einmal einen Gast aus Japan gehabt. Da war ich schon sehr, sehr gespannt, wie der ausschaut, wie der so drauf ist. Weil der genauso alt war wie ich und denselben Namen gehabt hat wie nur eben auf Japanisch, nämlich Takashi mit Vornamen. Und er war auch in der IT tätig, also etwas... Hat er so ausgeschaut wie du? Nein, ein bisschen asiatischer. Ja, aber nur ein bisschen asiatischer. Und er hat dunklere Haare gehabt und er kommt um die Ecke und ich habe ihn schon bei der Tür, offenen Tür erwartet, kommt er her, stellt sich hin, verneigt sich so ein bisschen und sagt, hello, I'm Takashi. Aber also, jetzt, hallo. Thomas, erzähl mir mal eine Frage. Und der hat mir dann was geschenkt. Er ist so nicht fertig, das Gänseblümchen. Der hat mir dann nämlich einen kleinen Plüsch, einen kleinen, sowas, was im Wald ist, so ein Pilz, ein Fliegenpilz, ein Plüschfliegenpilz. Ja, sowas wie das, was du da an der Wand hängst. Ja, hast, super Mario-Fliegenpilz, oder was? Und den haben wir dann ins Auto gehängt, weil die Japaner sind ja animistisch, ne? Die glauben ja, dass jedes Ding eine Seele hat. Also echt? Naja, ungefähr so. Schon sein. Aber du hast mir gerade ein Zeichen gemacht. Was hat dieses Zeichen zu bedeuten? Ich habe mir eine Frage gemerkt. Und zwar, woher wissen wir, dass Takeshi die Version von Thomas ist? Ich habe das gegoogelt. Ja, aber woher war es das gut? Ich meine, Takeshi wird ein japanischer Name sein, oder? Was haben die mit Thomas? Thomas ist ja... Nein, wir werden das recherchieren. Wir werden mal... Wir werden da mal eine eigene Sendung... Wir können schon was googeln. Walter. Ja, kann ich schon machen. Nein, ich mag nicht. Ich mag auch nicht. Viel zu mühsam. Vielleicht schießt schon jemand an der Tür, der Herr Meier tut die ganze Zeit miauen. Ja, weil wir müssen die Leute miau. Meier, miau. Herr Meier. Ich wollte vorher was fragen. Wir wollten hier irgendwas reden. Ja, aber wir wollten ja, ich wollte ja keine Revision über das Jahr machen. Über Takeshis Castle, oder? Takeshis, ja, aber wir haben Takeshis Castle wieder. Achso, das ist ein Computerspiel? Nein, das hat es auf Eurosport oder was? Ach ja, diese Brutal-Dinger. Ich ja, warte schon wieder. Die Japaner werden gequält und Europäer finden es lustig. Ja, es hat irgendwas. Es hat irgendwas von Diktatoren-Quiz. Stimmt, ich habe mein Diktatoren-Quiz mitgebracht. So, ich teile aus. Der Hansi möchte der Stassel. Geil. Ist der Joker. Geil. Gib die ganzen coolen. Machen wir Dreier-Quiz oder machen wir Vierer-Quiz? Stefan, spürst mit? So. Da ist ein bisschen was im Board. Genau. Ich kenne doch nicht alle. Aha, schön, dass wir nicht gewusst. Wir haben noch. Ja, ich habe Idi Amin. Okay. Ah. Wer will beginnen? Wir hatten da gibt's ja eine Nummernanzahl. Ach so, ja, ich habe zwei. Zwei, ich habe sieben. Wer die niedrigste hat? Wer die niedrigste hat? Oder wo ist denn die Antwort? Nein, nicht alle durchschauen. Die erste Karten, bitte schön. Ach so. Das dauert ja ewig. Okay. Es gilt immer die erste Karte, die man hat. Okay. 27. Ah, dann bin ich der Erste. Ich habe Nummer sieben, ich habe Papa. Ich hab zwei. Ach so, okay. Das konnte ich ja nicht wissen. Ja. Ich hab Nicolas Ceaușescu. Wobei, ich hoffe, dass man das so ausspricht. Nikolaus. Und jetzt Nikolai, du, das, wo du dir am meisten versprichst, vortragen. Okay. NC herrschte mit eiserner Hand, als er und seine Frau vom undankbaren rumänischen Volk hingerichtet wurden, stand in den Vororten Bukarests Wohnblocks in Form seines Namens. Auch nicht schlecht. Kannst du das jetzt nur wiederholen? Ich habe nicht aufgepasst. Nicht? Ja, meine Dinge. Nein, lesen wir es dann daheim. NC herrschte mit eiserner Hand, als er und seine Frau vom undankbaren rumänischen Volk hingerichtet wurden, standen in den Vororten Bukarests Wohnblocks in Form seines Namens. Das ist aber ziemlich zynisch. Und was oder? Mache ich jetzt? Jetzt ja. Suche ich mal was aus, oder was? Dann sage ich Despotismus. Despotismus? Also Herrschaftsform. Und das habe ich jetzt da zum Beispiel. Und jetzt machen wir was? Und jetzt mache ich weiter. Ich habe bessere Herrschaftsform. Woher weißt du, dass der Herrschaftsform besser ist? Was hast du überhaupt? Ich habe Papa Doc Duvalier. Ja, aber wieso geht's ein? Ich hab gedacht, das ist ein Quiz und wir lesen nur das unten vor und dann müssen die anderen erraten, was es ist. Nein, also ich habe das so konzipiert, dass wir die Herrschaftsform, also man kann ja den alten Formel 1 Quiz-Spieler. Um nochmal drauf zurückzugehen. 25 cm Hubraum. So Hansi, du bist jetzt ruhig. Du sitzt da her, niemand spricht. Wie wär's die Regel nämlich sagen? 25 cm Hubraum. 725, habe ich gesagt. Nein, aber das gibt's mit Grazer GVB-Bussen. Das ist total super. Wir haben mit Panzer habe ich es auch gehabt als Kind. Panzer und GVB-Busse. So, Biene, du bist jetzt ruhig. Wir haben da Bitzen, wir dürfen nichts mehr sagen, Biene. Wir haben da verschiedene Zahlen und die höchste gewinnt. Und dann gibt es da noch die Herrschaftsform und das ist etwas, wo man nicht sagen kann, ob es gut oder schlechter ist, als wie das andere. Okay. Und da würde ich eben vorschlagen, da schreiben wir, dann nehmen wir eben diesen Text, der drunter steht, und vergleichen mal, wer da wirklich das Superlative ist. Ne? Bei dir war es Nicolai Ceaușescu, wo alles... Aber er hat die Zahlen nicht gesagt. Achso, ich darf nichts reden, Entschuldigung. Ich hätte mal eine Frage. Ja, bitte. Ich finde die Idee von der Biene ziemlich cool, dass sie cool ist. Also wir lesen vor, was unten steht, und die anderen lesen raten, was das ist. Oder wer das ist, Entschuldigung, was das ist. Das ist nicht Teil des Spiels, können wir aber so machen, ja, schon. Wer ist dafür? Zeig auf! Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Nein, passt, machen wir es so. Machen wir es so. Soll ich vorlesen? Er hat ja Ceaușescu schon verraten. Ja. Nein, ich hätte den Hansi sein zu erwarten, nämlich. Nikolaus. Ja, es wird ja richtig cool abgekürzt. NC, dann hat man ein bisschen einen. Na, und wer es erratet, kriegt dann mehr Karten, oder? Ja. Und wer dann am Ende mehr Karten hat. Ah, stimmt, das ist eine gute Idee. Aber damit wir fangen mit meinen an, ratet einfach, was glaubt ihr, wie lange hat denn Nikolaus Ceaușescu regiert? Ich schätze 31 Jahre. 31? 21. 25. 24, der Kandidat gewinnt. Jetzt ist der Stefan dran und darf jetzt dann an. Muss hinten rein, nicht dann. Stefan hat mir. Hinten rein. Alles wurscht, machen wir noch. Magst du der Twinkie? Lese ich jetzt den Text von, ist mir zu roten. Moment, nimmt ja, also jeder eine neue Karte oder behält er die alte Karte? Nein, die alte, ich hab noch nicht gesagt, wer es. Vielleicht hast du nämlich einen coolen. Und den möchtest du nicht so einfach verlieren. Wegen seines Traums von Großserbien brachte der Schlechter vom Balkan fünf Kriege. Tito! Nikola Ceausescu. Fünf Kriege vom Zaun, die allesamt verloren wurden. Slobodan Milosevic. Schass! Na! Milosevic! So wird mein Sohn heißen, Slobodan. Slobodan, okay. Ja. Der Herr Meier spekuliert auf irgendwas. Bin ich dran. Herr Feuerfuchs. Papa Doc. Papa was? Papa Doc Duvalier. Da schummelt wer. Wer war denn das? Kennst du den persönlich? Oder? Der liebe Führer. Jetzt haben wir es gar nicht gehört. Liebe Führer? Der liebe Führer. Papa Doc. Ist ein Playboy mit Vorliebe für Blondinen und Cartoons. Darf man Fragen stellen zu dem Typen? Ja, meinetwegen. Trump. Zuerst dafür vorlesen. Okay? Ist er schwarz? Berlusconi? Die erste Folge. Ich hab noch vier weitere Sätze. Vielleicht wolltest du hören. Ja, klar. Kommandiert eine der größten Armeen der Welt und seine persönliche Nuttentruppe. Hui. Nullentruppe habe ich gelesen. Nuttentruppe wahrscheinlich, oder? Alle Radios in dem Land empfangen genau einen Sender. Jetzt dürft ihr Fragen stellen. Wie heißt der? Wie der heißt? Putin? Nein. Kim Jong-un? Kim Jong-il? Mein Gott, ja. Da haben wir einen Standardleser. Der Standard ist nämlich die Zeitung in Österreich, die meiste Auslandsberichterstattung macht. Der steht sogar manchmal was über Afrika drin. Fun Fact. Jetzt ist es ja fad. Il Duce verbündet Italien mit Nazis. Aue. Na, wann das so ist? Binja, was ist mit dir? Ich hab grad trunken und geißt. Spielst du eigentlich nie, oder? Voll gut, oder? Jetzt geht, das kriegst du jetzt an. SH setzte in den 80er Jahren Chemiewaffen gegen Saddam Hussein. Ich wollte es erraten. Na, hier Chemiewaffen. Ja. Sind die noch fertig gewesen? Oder? Ich gehe jetzt den Putsch machen, tschüss! Na, bleib da. Na, darf man das machen oder darf man. Was denn unterbrechen? Das Chemiewaffen einsetzen? Nein. Warte, ich lese zu Ende gegen die Kurden im Irak. Griff den Irak an, was zu einem achtjährigen mittelalterlichen Krieg führte. Mittelalterlichen Krieg? Und? Haben die mit Lanzen gekämpft? Vielleicht haben sie mit Lanze. Mit Kokosnüssen aufeinander geschlagen, damit sie sagen, ja, das würden Pferde retten. Der mit einem Patt endete. Die in der Invasion Kuwaits in den 1990ern war eine weitere schlechte Idee. Na gut, dann liest der nächste Fall, damit die Pina mal eine Chance hat. EH war bis zuletzt ein beinhartes Stalinist. Isolierte Albanien vollkommen vom Rest der Welt. Das Hören ausländischer Radiosender brachte dir eine Verurteilung als Spionen, religiöse ja, nein, doch mal zu. Aktivität war okay, dein Todesurteil. So spricht man denn Hotcha. Aus. Hotcha. Enver Hotcha. Das ist ja wie ein Nintendo-Name. Ja, aber ich glaube wirklich, dass man so aus, also im Radio sagen sie immer Hotcha. Wobei, boah! Was ist denn für Radiosender? Der ist cool. Ich spüre einfach immer mehr. Gewagte Aussage im Diktaturenkontext. Aber der ist schon so alt, dass er wieder cool ist. Er ist nämlich wirklich alt. Nochmal kurz, darf man unterbrechen, während du redest, oder erst nachher? Du kennst, wenn du mich mit dem richtigen unterbrichst, dann hör ich auf und gib dir die Karten, weil das ist falsch, sag ich, schließe einfach weiter. I löschte die komplette alte Herrscherkaste der Bojan aus, erlangte absolute Macht und begann seine brutal paranoide Herrschaft. In einem Wutanfall erwürgte er seinen Sohn. Seine schwarzen Wölfe machten ihm ihrem Namen alle Ehre. Also schwarze Wölfe war wahrscheinlich eine Elite-Einheit. Jemand der Schreckliche? Jawohl. Nein. Ja, jetzt weißt du es. Mhm. Na passt. Wäre das, dass ich das Spiel vorgeschlagen habe? Ja, bin ich noch nicht mal aus der Quarten los. Ja, weit kommen, ich will aber vielleicht auch nichts vorlesen. Vielleicht willst du da nichts hergeben. Vielleicht kommt so ein kompliziertes. Was ist? Geben wir es jetzt einfach der Biene. Also wenn ihr das nächste Mal dann warst, dann kriegt ihr gleich die Biene. Ja, vielleicht ist mein Karten so cool, dass ich, oder es kommt ein Wort vor, das ich nicht vorlesen kann. Das ist der Titus dran. Wir können die Regeln einfach ändern, Biene. Na, ich will es nicht ändern. Ja, bitte. Das Juwel Afrikas, Zimbabwe. Zurück in der Steinzeit. Wie hat der Carsten? Dieser Diktator ließ einen vom Robert Mugabe. General Hitler hundswiegeführten Pöbel nach Belieben weiße Farmer ermorden. Donald 25% der Simbabwer HIV-positiv. Lebenserwartung 16 Jahre unter Robert Mugabe. Jawohl. Du hast es jetzt einfach weiter vorgelesen. Es fällt auf, gell, dass wir ziemlich gut sind in Diktatoren. Biene, jetzt wirst du schon. Ich will gar nicht mehr raten. Du willst nicht, aber der ist einfach. Das letzte Bollwerk der Weltrevolution. Marathonredner. Castro! Ich will Castro haben. Das ist meiner. Ich bin der Kommandante. Der Subkommandante. Okay, ja. Ich gehe jetzt einen Brunch machen. Tschüss. Kannst du das einfach kaufen und mach mit? Da hörst du alles viel lustiger. Ja, das ist professioneller. Und man kriegt warme Ohren. Ja, das auch. Ein Satz warme Ohren. Warme Ohren. Also, die niemand kennen kann, tue ich aber kategorisch weg, oder? Ja, oder habt ihr irgendeine Ahnung, wer Mohammed Zia ul Haq ist? Hansi? Was? Ja. Nein, danke. Obwohl, Mohammed gibt es ja viele. Ja, aber Zia ul Haq? Nö. Eben, oh, den schlägt du ihn weg. Rülpst, oh. Ja, das ist jetzt alles im Radio. Huch. Wer ist denn dran? Du bist dran, du hast Castro gehabt. Castro, Innocence, Girl, you got the world. Ah, das ist schön. Ah. Der große kalte Krieger beendete. Da läutet der Telefon. Der Raimund ist da. Komm. Der große kalte Krieger beendete den Prager Frühling mit Sowjetpanzern, unterdrückte Unabhängigkeitsbestrebungen, besetzte Afghanistan, Dissidenten und andere Unerwünschte landeten in der Klapsmühle. Leonid Brezhnev. Moment, ich komme zum Nutz. Der Raimund ist gerade am Westbahnhof und fragt, ob er uns was mitbringen soll, zum Beispiel einen Zug. Ein Westbahn-Chicken vielleicht? Westbahn-Chicken? Na, was ist ein Westbahn-Chicken? Ein Hühnchen. Na, danke. Was ist ein Westbahnhof? Jetzt wissen alle, wo die Biene wohnt. Scheiße, am Westbahnhof wohnt sie. Direkt am Westbahnhof. Ja. Ich brauche nichts, danke. Na, danke. Ey. Super. Niemand was? Nö. Okay. Du, warum beantwortest du dir deine eigenen Fragen? Ja, weil keiner die Antwort gewusst hat sonst. Naja, lass uns nachdenken, gib uns Hinweise. Hättest du erraten? Ich wäre einfach der Reihe nach bis zu Brezhnev gegangen. Ich hätte von Stalin über Khrushchev. Und wer ist dann gekommen? Brezhnev. War der nicht schon vor dem Khrushchev? Nein. Ah, okay. Nein, der Brezhnev ist der mit den Augenbrauen. Der Khrushchev ist der mit der Blase. Ja, genau. Der schaut immer so aus wie bei James Bond, wo er noch gegen die Sowjets war. Wie der Gerd Fröbe, gell? Ja, das war ein Deutscher. Nein, hat der Kasten. Ich finde schon, dass der Ähnlichkeit vorherrscht. Gerd Fröbe? Ich verwechsel immer Gerd Fröbe mit den anderen, mit dem Schauspieler, dem Niki Lauda die Frau ausgespannt hat. Wie hat denn der Carsten schon? Ah, Helmut Berger. Nein, Helmut Berger war homosexuell. Dem hat der Niki Lauda nichts ausgespannt. Ne, wie hat denn der geheißen? Ah, der war ein ganz bekannter deutscher Schauspieler. Blecki Fuchsberger. Das war auch ein guter Schauspieler. Ich weiß, also ich schaue mir gerne alte Serien an. Ich habe mir letztens angeschaut, Wenn der Vater mit dem Sohne von 1971 ein TV-Spiel. Ich weiß jetzt, wie du meinst. Heinz Erhardt. No. Okay. ein TV-Spiel mit Fritz Eckert und Peter Weck. Und ich habe mir dann angeschaut, wann der gestorben ist. Fritz Eckert hat er immer schon alt ausgeschaut. Was ist denn Hotel Sacher Portier, der Typ mit Schnurrbart. Oder war dann Kommissar, irgendwo immer Kommissar? Ist es der Direktor war bei den Lümmel von der letzten Bank? Na, der ist anders. Das war vielleicht Heinz Erhardt. Na, Heinz Erhardt ist der kleine Dick mit der Brille. Achso, der, ich weiß schon, was du meinst, so mit Doppelkinn und so. Und immer so einen Anzug mit Fliege vielleicht. Das weiß ich nicht, ob er Fliege gehabt hat, aber ich kann ein Gedicht von ihm. Sag an. Wo wär ich der Kästner Erich? Auch wär ich gern Christian Morgenstern. Und hätte ich nur einen Satz vom Regelnatz. Doch nichts davon, zu aller Not habe ich auch nichts von Eugen Roth. So bleibe ich, wenn es mir auch schwer ward, der Heinz Erhardt. Danke. Ich habe jetzt gerade ein Gedicht zitiert. Ja, wir sind auch gut. Ich finde es total cool, dass du da auf so ein Gedicht zitieren kannst. Kannst du noch ein Gedicht? Ich kann eins. Erzähl. Ich kann, glaube ich, keins, ne? Oh ja, ich kann einen kleinen Stab rein. Stabrei mit Zirnel. Ich kann zwei Sonette von Shakespeare. Auf Englisch. Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate? Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaf has all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shine, and often is his gold complexion dim. And every fair from fair declines, by chance or nature's changing course untrimmed. Geht's weiter, no? Ich bin der einzige Kunst, du bist zu dimmt. Aber toll. Ich weiß nicht, ob es so weitergeht. Schau mal nach im Internet. Ich muss jetzt gut machen. Mein Herz ist klein, mein Herz ist rein. Nein. Mein Herz ist klein, ist das nicht putzig? Ich könnte schon wieder. Ist das nicht putzig? Oder wie geht es? Ja, irgendwas ist schmutzig. Ist das nicht schmutzig? Ja. Hey, Stefan schummelt. Stefan. Er schaut nach Gedicht. Da ist Copyright. Hast du da jetzt einen Gedichtband aus der Hosentasche gezaubert? Ein Lyrikband von... In Gottes Namen, 890 Stanzeln. Weißt du, von wem das ist? Das ist der Herr... Adlinger. Brezhnev. Ach so, stimmt. Wer kommt denn dran? Ich weiß es nicht. Magst du oder soll ich? Ach. Oh Gott, mir fallen schon die Quarten. Ich finde es nicht so lustig eigentlich. Ah, nett? Du hast ja kein Wodka getrunken. Das ist dein Problem jetzt. Das ist dein Problem. Du gibst total viele, die ich nicht kenne. Ich hab da einen, den kennst du bestimmt. Hallo Fittler. Nö. Sah wirklich nicht besonders sympathisch aus. Privat war er allerdings sehr lustig und mochte Grill-Sessions und Partys. Schickte auch mal gerne junge Männer in Minenfelder. Pol Pot. Nö. Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini? Ayatollah Khomeini. Grillfeste. Ja, scheinbar. Ja, Castro war ja ein großer Baseball-Fan, muss man wissen. Habe ich gerade gehört, er ist ja vor kurzem erst gestorben. Ist gestorben, ja. Mit 90 oder 91? Keine Ahnung. Oh. Ja, war schön. Das ist jetzt. Ach, so da. Geht's weiter. Na, bist du fertig. Was ist da los? Soll ich das jetzt dann weiterlesen, oder was? Ja. But thy eternal summer shall not fade. Nor lose possession of that fair thou, O West, nor shall death break thou wanderest in this shade, when in eternal lines to time thou growest, so long as man can breathe, or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Die Biene hat the complete works of Shakespeare. Als dickes Buch. Sie hat eine Glatze gehabt? Ja, vielleicht nicht von Anfang an, oder? Aber dann... Am Anfang an sich, oder? Ja, machen wir schon. Aber das weiß ja keiner. Ist das nicht so ein Ding? Es gibt Kapitel, ist nämlich von Shakespeare angeblich. Dass er ja eigentlich gar nicht er ist. Sondern irgendein Herzog. Sondern ein anderer. Ich hab in die Wohnung, in die ich gezogen bin, war ein dickes Buch, die Memoiren von Leni Riefenstahl. Riefenstahl. Ich schlag auf. Habe ich heute übrigens wieder gehört. Ich schlag irgendeine Seite auf und lese schon Adolf Hitler. Aber sie heißt ja nämlich wirklich Riefenstahl. Ja. Also er ist eigentlich kommt aus Finnland, ne? Kann nichts dafür, kommt das aus was mit einem Stahl zu tun und nicht mit Stahl. Ach so. Aber passt gut, geht um Stahl. Riefenstahl. Ne, hab heute habe ich einen Lila-Podcast gehört und da haben sie über Leni Riefenstahl geredet. Lila-Podcast? Das ist lustig. Kennt man den? Wenn man, findest du das interessant, wenn ein ganzes Jahr lang... Das nennt man den Bader-Meinhof-Effekt. Komplex. Nein, nicht Komplex-Effekt. Ernsthaft? Der Herr Meier ist geflüchtet. Oh, ist das der Rote? Klar, weil der andere ist nur da. Die andere. Stimmt, ich sage die Tiere immer eher, also Männer. Das sind immer Männertiere. Ich war gestern mit einem Hund unterwegs, also mit Aaron, und der hat einen Hund mitgehabt. Mhm. Ah, der Aaron, der Schröder. Der Wirtshaus-Podcast. Ja, der Bekannte, und der hat einen Hund, und die Bekannte wartet ab und zu im Wirtshaus. Und deswegen hat er auf den Hund aufpasst, auf die Lucy. Ah. Und Hunde sind schon, die schauen ja so an, so, machen was die Augen und machen eigentlich genau dasselbe, was du zu ihnen machst. Aber kotzen sind natürlich nur für was ganz was Besseres. Boah, wie geil, da gibt es ja Twinkies. Ja, ist nicht so geil. Wir hatten die geile Kacke mitgebracht. Geile Kacke. Dein Mau. Die sind nicht so gut. Hast du schon mal Twinkies gegessen? Ja. Und die taugen dir was? Naja, es ist jetzt nicht so das Beste vom Besten, aber ist schon ganz okay. Für einen Mitternachtssnack nach einem Bier, glaube ich, reicht. Töcker vor der Profi, Kerbel runterdrehen. Kerbel runterdrehen. Sie hört sich nicht. Kerbel die eigene Frau ein bisschen runterdrehen. jetzt auch nicht so laut. Wir begeln da voll. Muss ich mich jetzt ernsthaft vorstellen oder nein, so? Habt ihr alle so Synonyme? Solche? Also, du sagst, hallo, ich bin die Momo. Sollen wir doch der Kumpel auch rein. Wir sind die Gruppe, sagen wir dann. Was ist dein Problem? Und seit wann und wie viele Tage bist du schon clean? Passt, okay. Du hast gerade ein Glas in der Hand, gell? Gott sei Dank sieht man hier nichts, Gott sei Dank gibt es kein Video. Prost. Das ist glaube ich, schon der fünfte Tag hintereinander, an dem ich trinke am Abend. Das ist echt schlimm, diese Weihnachtszeit. Vorweihnachtszeit, ja. Voll. Ja, also ich bin die Momo. Entschuldigung, habe ich jetzt gesagt. Wunderbar. Die Ohren klingeln. Jetzt hat schon wieder was geklingelt. Du kommst mir zu vorstellen. Mm. Was ist dein schönstes Konzert gewesen? Mein schönstes Konzert dieses Jahr? Boah, das ist echt eigentlich voll arg. Es ist echt dann eines von mir. Ich gehe auf keine Konzerte mehr. Nachdem ich selber ständig Konzerte gebe, gehe ich als Gast überhaupt nicht mehr auf Konzerte. Das ist eigentlich total schlimm. Ja, schon. Mhm. Muss ich wieder mehr machen. Ja, man sieht unter Umständen die Vorband oder die Nachband. Ist jetzt wieder zu leise. Ist Vorbands und Nachband. Stimmt, genau. Du kennst ja eine Vorgruppe von dir. Oder? Kennst du Gogo Gorillo? Nein. Band, die ich sehr, sehr gern habe. Kommt jede Folge mit einer Honor-Game-Band. Fred Zeppelin, Fudo Jüngs. Gogo Gorillo. Stimmt, aber das sind alles hiesige Bands eigentlich, kann man so sagen, ja. Gogo Gorillo, das sind so ein bisschen... Ja, jetzt kommt dann gleich einer von den Rockodrillos, kommt gleich einer. Das sind Rockodrillos, Die haben auch so super Band, also super, so Ciao-Ciao-Ciao-Musik, oder? So. Ciao-Ciao-Ciao-Musik, hast du da noch was vorspielen? Ja, so Musik, die Patrizia Bekannte von mir sagt immer bei so Musik, wo die Mikrofon ein bisschen weiter von dem Ort bewegt. Wo die Leute so tanzen und die Handy immer drehen. So. Wie ein alter dicker Mauch. Glühbirne-Musik. Sie sagt immer Glühbirne-Musik ist das. Das ist Glühbirne-Musik. Warum habt ihr eigentlich Kopfhörer auf? Weil wir sind die Profis. Damit man uns erkennt. Damit von wem man nachher die Autogrammkarten haben kann. Genau. Also ja, ich bin eh schon ganz geil auf die Autogramme übrigens, gell? Müsst ihr dann? Wir haben vorher das Diktatorenspiel gespielt. Ich war voll schlecht. Es war. Ich gebe es gleich zu. Wir müssen dann nachher probieren, einfach nochmal deine Version. Ja. Meine Version, ja. Nein, ich bin nämlich draufgekommen, ich glaube, ich habe ein Problem, jemanden gleich als Diktator einzustufen, weil er nur ein bisschen was besser ist. Wieso so nicht? Nein. Nur weil er ein bisschen nah. Das war Scherz. Das kann man nicht ausschneiden, das bleibt drinnen. Nein, ich habe kein Problem damit. Wen hast du denn genau gemeint? Wen findest du nicht so schlimm? Na, geh, niemand. Ich finde, also, nein, ich meine, alle. Bitte. Ich habe mich auf niemanden bezogen. Was sagt Diktator eigentlich am meisten Bezug zur Popkultur? Also, diese Band zum Beispiel. Wie heißt diese Band? Castro. Castro? Na, Fidel Castro ist der coolste. Kannst du aufhören, der ganze Boden wollen? Mein Gott, na ja. Das ist voll, wenn es gerade abfetzt. Ja. Sie führt gerade Krieg gegen Unbekannt. Geil. Manche Katzen sind schon ein bisschen psycho. Wie ist das? Gebt ihr eigentlich die Themen vor oder kann ich einfach erzählen? Du kannst erzähl einfach. Was gerade in meinem Leben so abgeht. Erzähl. Selbsttherapie also, quasi. Aber, der Titus hätte jetzt ja noch kurz über popkulturelle Diktatoren reden wollen, aber ja. Du kannst ihn ruhig abgeben. Achso, bitte. Das ist bei uns so Standard. Ich möchte wissen, ob Genghis Khan, aber das ist sicher sehr, sehr populär. Wegen dem Lied. Wegen der Band. Wir reiten. Aber ganz kurz zu Genghis Khan noch ganz schnell. Ja, ich habe irgendwann einmal gehört, dass wir alle ein bisschen mit dem verwandt sind. Ja, wenn man weit zurückgeht, dann sind wir alle irgendwie... Weil der halt wirklich durch Europa durchgefahren ist, sozusagen. Also auf dem Sattel. Ja, der hat dicke Eierkopf wahrscheinlich. Wie gesagt. Der hat ja irgendwie ganz viele Nachfahren, ne? Aber wie kann man das nachweisen? Durch die Mitochondrien, ne? Also Frauen tun ja nicht nur, wenn sich zwei Leute paaren, dann hast du beide DNA, ne? Und aber durch die Mitochondrien kannst du die weibliche Linie immer nachvollziehen. Genau. Wo hast du das gewusst? Naja, weil das X kommt immer von der Frau, oder? Mhm. Tja, ich weiß nicht, ob das was mit X tun hat. Ja, doch. Du hast zwei Arten von Chromosomen, du hast X und Y, oder? Kannst du dir an das erinnern? Biologie hat es gelernt? Oder nicht? Macht nichts. Hat das was mit DNA zu tun? Das ist mit den Chromosomen. Ja. Ja. Die Chromosomen sind die Träger von der DNA. Ja, hör mal, ich habe das Buch. X-Chromosomen und Y-Chromosomen. Und Frauen, alle Frauen, haben XX als Chromosomenpaar, weil Chromosomen kommen immer paarweise. Und Männer haben XY. Männer geben mal XY weiter. Aber halt halbiert. Ui. Ob ich das jetzt richtig erklären kann, das weiß ich nicht. Ich verstehe mit der Zellteilung und mit den verschiedenen Stadien. Ja. Anaphase. Mitose oder was ist das? Ich wollte letztens jemand erzählen, und Mitose gibt es. Dass Ananaten die Mehrzahl von Ananas ist und das ist nicht so gut angekommen. Das heißt, wenn jetzt die Birke kommt, dann muss ich die fragen. Was ist denn der Plural von Ananas? Ananas. Ananten. Ananten. Nein. Atlas, Atlanten. Atlas, Atlanten, Ananas, Ananten. Nein. Stimmt nicht. In dieser Wohnung schon. In dieser Wohnung ist es. Also. Jetzt hört es aber mal auf, du, mit dir kotzen. Dann noch eher Anani. Aber da waren wir schon. Es ist alles im Kreis. Du hast die letzte Folge nicht gehört. Mama, jetzt haben wir es erwischt. So eine bist du. So ein Fan. Bitte gendern. So eine bin ich. Ich weiß nicht, ob du ein Autogrammkarten verdient hast. Ganz ehrlich. Warum? Ja, weil du die letzte Folge nicht gehört hast. Also ich finde, wir sollten das schon. Seid ihr so selektiv? Ich hab's auch nicht gehört. Ja, wir haben ja zwei Versionen. Eine Titus-Version und eine Hansi-Version. Nee, genau. Die Hansi-Version ist die ohne Schall. Nein, das ohne ist, Schall und ohne Rauch. Schall. Ich hab abgewaschen. Ja. Und in der Badewanne ist das ganze Wasser aufgekommen. Oh. Mit Dreck. Gut. Aber jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen Geschirrspülmittel dabei. Ne? So. Vielleicht, ja. Ist ja nicht so schlecht, ne? Musst du nicht schon Leute anrufen, glaube ich. Ja, ich mag gar nicht. Ja, das sind ja meistens immer so ungute Typen, ne? Telefon! Voller Bauchstück. Das ist sicher der Raimund. Wieso, was sagst du dagegen Installateure, dass es ungute Typen sind? Das sind ja meistens Handwerker. Also jeden Handwerker, den ich kenne, bringt die Arbeit seines Vorgängers an diesem Werkstück in Verruf und sagt, der das vorher gemacht hat, der was irgendwas gemacht hat, das war Trottler. Das stimmt. Der hat das komplett falsch gemacht. Jeder Fahrradhändler, den ich bisher, also ganz jeder, zumindest jeder Zweite, sagt, dass derjenige, der an dem Rad das gemacht hat, der hat sich nichts dabei gedacht. Das ist mir jetzt nämlich wirklich passiert, weil bei meiner Schwester ist ein Therme eingebaut worden. Ja. Und ich habe da denen halt die Wohnung aufgesperrt und so. Und der hat dann auch gesagt, dass der Installateur, der die andere Therme eingebaut gehabt hat, der hat den Rücklauf falsch gemacht. Jetzt hat es von unten, nicht von oben. Das muss ein Trottel sein, hat er gesagt. Naja, vielleicht hat er sich leer vertan. Das muss ja nicht gleich ein Trottel sein. Aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht so eine Expertin. Naja, was willst du uns erzählen? Du wolltest uns was erzählen. Das tun wir ja, wenn man nicht selber irgendwie firm ist in der Materie, dann wird man leicht übers Ohr gehauen, ne? Also hat irgendwie die Angst, dass man übers Ohr gehauen wird. Hast du auch in letzter Zeit irgendein Gebrechen gehabt im Haushalt? Nein, eigentlich gar nicht. Außer meinen Mann. Was ist mit dem Mann? Na, der ist in letzter Zeit schon ein bisschen gebrechlich. Muss ich sagen. Der und ist ihr halt aber schon ein bisschen altersschwach. Ihr habt einen Lift, das ist ein Vorteil. So für später und so. Ja, das stimmt. Ja, wir haben einen Lift. Das ist wahr. Aber was wolltest du denn erzählen? Du wolltest von einem Thema. Aber ja, ich wollte was erzählen, nämlich. Shameless Self-Plugging, oder? Nein, gar nicht, sondern ich bin heute das erste Mal mit meinem neuen Auto gecruised. Yay! Am Peugeot, wir haben schon davon gehört. Ja. Ich weiß, kann jetzt nicht sogar sagen, welcher. Das ist ein 306 Husky. Das ist so wie Jack Wolfskin, hast hinten so ein Foto drauf, oder was? Echt? Steht die Zulassungsscheine, steht dran. Meine Schwester hätte sich fast einen Roland Garros gekauft. Ich weiß nicht, was die für komische Typenbezeichnungen haben. Na, aber es ist lustig, weil die Zulassungsscheine, habt ihr gewusst, das ist jetzt kein gelber Poppendeckel mehr, sondern das ist jetzt halt so eine Scheckkarte. Ja, stimmt, Chip. Ja, der kostet 50 Euro, ne? 25. Ach so. Dann ist der neue Führerschein, der 50 Euro kostet. Ich weiß es nicht, die haben noch einen alten. Und die neuen Führerscheinnummern sind anders als die alten. Bin jetzt auch drauf gekommen. Ja, das ist halt EU-Genorm. Ich habe Zahl, Bindestrich, Zahl, Querstrich, Jahreszeit, Jahreszeit. Sternzeit? Jahreszahl. Genau. Sowas, also das habe ich alles. Na, wie war das Auto? Ja, erzählen. Auf jeden Fall fährt er sich extrem geschmeidig. Ich bin Ochsen total begeistert. Von 0 auf 100, was hast du ja probiert? Nein. Ich war damit beschäftigt, Fußgänger nicht umzufahren. Also es war ein bisschen... Ist der das ist ein Quaster, gell? Nein, Fußgänger, das ist das meinem echt. Papi an der Seite. Und er hat mich gelobt und das heißt was, weil er ist Berufslenker. Also. Ist er Taxifahrer? Ja. Ist er? Ja, schau nicht so geschockt. Aber der hat wahrscheinlich einen Mercedes, ne? Nein. Ein Mazda. Ein Mazda? Mhm. Ja. Was für ein? Ein Fünfer. Nein, gelb, Mazda grün, 5. Blau. Was ist das? Grau, andere zu grau. Okay. Und welche Farbe hat der Peugeot wahrscheinlich so blau, ne? Rot. Dunkelrot. Ah, das hat er gemerkt, jawohl. Inzwischen weiß ich es. Inzwischen bin ich richtig gut mit Farben. Ja, lässig, ne? Ich habe auch ein Auto, aber eher Probleme mit dem Auto, weil das Bicker nicht mehr so richtig bekommen wird. Was machst du denn? Naja, ich habe diese Update. Du kannst zum Afghanen gehen. Der tust du noch nach Afrika bringen. Nein, der Afghane macht es, dass du nur einen Bicker kriegst. Ach so, wie? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mal gehört, dass man das Bicker kaufen kann. Peter! Hallo! Hallo, Peter! Servus! Bei mir hast du dich nicht so gefreut, wie ich gekommen bin. Naja, ich habe ihn heute am Nachmittag das letzte Mal gesehen. Peter habe ich vor 100 Jahren gesehen. Oh, hallo! Du kannst ja nicht einmal aufstehen. Ich kann nicht einmal aufstehen. Hallo! Hallo! Achso, das stimmt, du bist der Radl. Ich bin ein Radl, ja. Du bist der Radl, habe ich gleich eine Frage. Es gibt ja eine Grazer Firma, Beyond hassen die, glaube ich, die bauen so Elektro. Beyond, ja, das ist vorne, als Vorderrahmen. Der hat vorne. Der kennt ihn sogar. Ja. Der Stefan Groß. Graz ist nicht so na, groß. Setz dir mal hin und. Ich habe mal Beyond-Radl und Assembly. Ja, richtig, genau. Wir müssen. Ich habe ein Trinken mitgebracht, das gegebenen Anlass. Sehr gut, nicht verschütten, gell? Das ist Bier. Oh, okay. Ich hab schon gesehen, das ist fein, dass ihr mein Brühe nicht aufgesetzt. Das ist alles belgisches Bier. Nicht verschüttet. Ja, so ein großes Bier. Wie heißt es? Peter, das ist ein belgisches Bier. Ah, Burger. Apfelbrot vom Papa aus Kaffee. Sehr gut. Ah, Apfelbrot ist so ähnlich wie Kletzenbrot. Aber ohne die Früchte. Ja, aber es sind keine grausigen Almanzini dabei. Achso, keine grausigen Almanzini. Inne, es heißt Apfelgolatschen. Jawohl! Jawohl, fix der Raimund hat die Folge gehört. Nein, ich habe nicht die ganze. Wir haben, so. Wir haben beim Außerfahren haben wir ein bisschen gepodcastet, aber die Podcasten dauern so lange, dass sie nur einer ausgeht. Aber wie geht denn das so nebenbei? Läuft das so nebenbei? Im Haushalt, in der Werkstatt? In der Werkstatt. In der Werkstatt habe ich jetzt mal an einem Wochenende, ich glaube, 5 Fetzen Schädel-Podcasts. Geil. Boah, das muss anstrengend sein. Ideal zum Arbeiten. Ja, aber du weißt schon, dass es bessere gibt als wir. Also wir sind jetzt wirklich eigentlich nicht wirklich gut. Obwohl du hast heute total gesagt, du hast das am Weg zur Schule angehört. Also nicht heute, oder? Ja, aber das ist die Schule. Auf dem Weg daher habe ich gehört. Wir haben auch. Ja, aber gerade drauf gekommen, dass Podcasts für den Winter viel besser sind als für den Sommer. Was? Im Sommer habe ich immer, also ich hab jetzt 5 Jahre lang Podcasts gehört. Das ist der einzige Grund, ne, dass ich dann im Winter beim Mikrofon die Hände anwärmen kann, bevor es so kommt. Man hört es halt die ganze Zeit, dass du da aufwärmst deine Hände. Jetzt haben wir einfach ausschneiden, das ist gut. Ja, masturbiert ja quasi das Mikrofon da eigentlich. Oh, ja, Raimund, Beyond, die machen ja RAL, wo vorne der Dynamo. Wir sind live mit der ganzen Welt und dem Raum verbunden. Na, nicht direkt, oder? Ich habe gesagt, wir sind live mit der ganzen Welt und dem Raum verbunden, aber halt auch nicht die ganze Welt, nur mit dem Raum. Mit dem Raum? Nein, wir sind nicht live. Ja. Da in dem Raum schon. In dem Raum schon, ja. Das ist meistens so, dass man, wenn man gerade wo da ist, live ist. Das ist der Grund. Ja, irgendwas über Beyond wissen. Willst du auflenken oder kennst du nicht aus über Beyond? Wir kennen Beyond, das ist der Steffen Groß. Ja. Ist das? Nehmen Sie den ganzen Raum drauf. Was ist denn das? Warum ist das ein T-Shirt? Das gibt's ja nicht. Das ist der Sound. Das ist Fans. Na, also momentan ist noch wieso ein Challenge. Wieso haben wir sowas nicht? Wieso müssen wir so einen Scheiß drauf? Momentan ist die Challenge, dass der Titus seine Themen nicht durchbringt. Und bis jetzt läuft es ziemlich gut. Also nein, es läuft nicht gut. Ich wollte schon was auf, wenn ich an dem Kabel ziehe. Nein, natürlich. What? Ach so, ja, das ist da. Da muss man irgendwie, ich halte schon fest. Oder wir tanzen einfach da so rüber. Ah, warte mal, nein, da ist er. Das Praktischste an einem Mikrofon ist, dass man das Mikrofon beim Nebensitz und weitergeben kann, wenn man gerade im Berg ist. Ja, Mahlzeit, gell? Jetzt essen sie alle. Ja, Mahlzeit. Da ist ein Stück Apfel. Oh, danke. Danke. Ich stelle es auf die Themenliste drauf. Ja, passt. Jetzt, ich habe es eh schon auswendig gelernt. Der Stefan hat jetzt keine Hand mehr frei. Stefan, was war dein bestes Konzert im Jahr 2016? Stefan hat auf jeder Hand ein Bier. Ich glaub, gehst du überhaupt auf Konzerte, Stefan? Haben wir Stefan eigentlich schon vorgestellt? Wie hat sich vorgestellt, ja. Ich hab gesagt, der Stefan. Das wird mir reichen, oder? Was hast du denn das schon? Mein Papa ist auch Stefan, lohnt. Ja, das letzte kommen. Was war der schönste Konzert 2016? Du musst nicht über die reden, wir kennen das ja alles ausschneiden. Was war der schönste Konzert 2016? Richtig, hat doch Konzerte. Oder Lesung. Wir waren nämlich auf Lesungen, das ist die nächste Lesungen, Kategorie. Ja. Lesungen, genau. Was hast du in Konzerte? Ich auf keiner Lesung. Ich überleg grad. Warst du auf Konzerten, Peter? Was war? Heavy Metal. Valina. Kein Jena. Fladina. Valina. Ah. Valina. Gibt's ja nicht mehr. Ja, oh, schade. Ach, und das in Jena praktisch der beste Konzert von Ziegen. Das weiter mich haben wir durchgetaucht. Das ist aber eigentlich ein bisschen nicht leider gewesen. Hm. Wie hat dir eigentlich die Benjamin von Stuka Bar-Lesung gefallen? Gehen wir schon zum nächsten Thema, oder was? Ist mir wurscht. Wir springen. Zack, zack, zack. Ja, ich war ja eh nicht so schlecht. Schneiden wir alles zusammen. Passt schon. Alles außer. Na, war gut. War nicht schlecht. Na, schwör mal, normalerweise sitzt ja einer hin und lest und der war sehr, sehr interaktiv. Es war kabarettistisch, ja, das stimmt schon. Schneid sie mir erst einen Schluck vom Apfelbrot. Wow, das Apfelbrot ist super. Ein Schluck vom Apfelbrot? Es ist gut, es hat der Papa schon gebrochen. Dein Papa? Hm? Ja, mein Papa. Ah? Der macht... Ja, voll gern. Wie macht man Apfelbrot? Du schneidest alles klein, schiebst Glas rum drauf. Mhm. Und dann lässt du es ziehen, glaube ich, über Nacht. Und am nächsten Tag backst du es. Also da ist praktisch rum drin. Schuss. Also kann man sagen, ich nehme einen Schluck vom Apfelbrot. Kann man. Sie lauter schmatzen, damit man es gut hört. Das ist ja. Bei unserem Podcast der gute Ton. Ja. Es ist ja wie ein guter Bud Spencer Terence Hill Film, da wird auch viel gegessen und viel gerülpst. Das ist ganz wichtig. Und viel droschen, aber das machen wir nicht, weil wir sind gegen Gewalt. Ja, wir sind nur so gegen unterschwellig. Also wir machen ja. Also Rivalität ist schon immer da. Prost! Ich weiß es immer genau, ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ja. Magst du einen Schluck vom Apfelbrot? Nein, danke. Ich werde auf Snips umsteigen. Weise Entscheidung. Einen Schluck Snips. Was steht denn da? FM Eis. So. Peter. Ich bin ein Wähler gewesen. Du, danke. Sitzen. Du hast lauter so Special-Kissen, gell? Ich hab Special-Kissen. Ich hab mir jetzt überlegt, ob ich mir ein Kissen kaufe, wo ich praktisch, ich schlafe ja in der stabilen Seitenlage, da kann ja nichts passieren, ja. Nur eben, dass das Gesicht verknautscht wird total immer. Ich hab da immer so am Ohr, die Knautsch, also in der Früh, auf der anderen Seite immer so Knautsch-Dings. Also ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, aber... Ein Kissen, wo man diese Knautschdinger vermeiden kann, das wäre schon lässig, ne? Ich merke gerade, das hat kein Interesse, jeder frisst. Ein Anti-Knautschkissen, ich habe schon zugehört. Na, du kannst das Nackenkissen haben. Ja, ich habe schon gedacht, so eins mit einer so ein Inselkissen. Nimm das einmal. Ich muss sagen. Ein Hemokissen vielleicht. Maßstabsgetreu vergrößertes Ketchup-Packerl war. Also für die Nackenmulde. Ja. Mhm. Du meinst, es gibt ja bügelfreie Hemden, du meinst sowas. Ja, genau. Ja, Bügelfreie Gesicht. Bügelfreie Gesicht, ja. Arbe? Getroffen? Also. Das schmeckt anders als letztes Jahr. Der Papa ist der also zu seiner Frau, zu deiner Mutter immer Spatzel gesagt hat, oder? Spatzel. Ich habe jetzt eine Folge gesehen aus Versehen. Monaco, Franze. Ja. Aus Monaco. Oh, F2. Hat Thomas Gottschalk mitgespielt? Nein, aber ich habe abgeschalten. Oh. War fad. Oh. Tut mir leid. Bei Helmut Dietler, aber normalerweise super Dialog. Ja, der Protagonist ist schon ein Kassen. Hans, nein, Fischer. Fischer. Fischer. Also hat mich nicht so gereizt. Aber ein anderes wiederkehrendes Thema. Formel 1 Weltmeister. Formel 1 Weltmeister ist weiß ich nicht. Nico Rosberg. Ja, genau. Mercedes hat sich großartig gefreut. Nico Rosberg hat jetzt seinen Weltmeisterschaftstitel gemanagt nach Hause gefahren. Aha. Und nach ist Hause dann, ist richtig in dem Fall. Ja, später nach Hause. Ja, stimmt. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. So wie, ich weiß nicht, Keke Rosberg, sein Papa hat das nicht auch irgendwie gemacht. Der ist 1984 nur mit dem Motorboot gefahren. Auf der Riviera, glaube ich. Der Typ mit dem Schnauzbord. Der Schnauzbord, Keke Rosberg hat für voll den Schnauzer. Ja, wenn die 80er Jahre gehabt, oder? Das war jetzt, das große Interessante, weil Graham Hill ist Weltmeister geworden und 34 Jahre später ist Damon Hill Weltmeister geworden, 96. Und in genau demselben Zeit, 82 oder 83, ist Rosberg Weltmeister geworden und jetzt eben sein Sohn, der andere Rosberg, Weltmeister geworden. Und das war genau dieselbe Anzahl von Jahren. Das war der letzte, der eine Kanadier, Villeneuve. Gilles Villeneuve ist nie Weltmeister geworden. Ja. Der ist wirklich verunglückt bei Testfahrten in Le Castellet mit seinem Ferrari. Leider. Oh ja. Was soll das? Der war da. Ich liest es von einem Zettel, aber wenn du was. Nein, der weiß es. Der weiß es alles. Alles, was wir reden, wissen wir auch. Einzige, was du sagst. Ja, schaut der jetzt nicht aus wieder. Die nächste Saison wird interessant, weil da haben sie neue. Da fährt die Biene dann wieder mit. Neues Regelwerk, da fährt die Turbine wieder mit. Ja, ich weiß nicht, wer den Cockpit. Na klar, es wird tiefer und breitere Reifen. Also alles wird tiefer, die Fahrzeuge werden tiefer und die Reifen werden breiter. Und du hast nicht mehr dieses Token-System. Also früher war es immer so, beim Motor hast du ungefähr so und so viele, weiß nicht, 14 Token. Was machen die Token? Na, sagen wir mal, ein Token. Wie bei Mario Kart. Ja. Du kannst am Motor nur eine bestimmte Anzahl von Sachen verändern und das wird eben mit Tokensystem bemessen. Und jetzt ist es weggefallen, aber Ruhe bitte, es ist wichtig, wie man spricht. Wie machst du das in der Klasse, wenn die Leute, die Kinder ruhig sind? Leute! Silence! Das kannst du nicht wirklich machen, das ist das Problem. Wenn sie nicht wollen, kannst du nicht machen. Wie, was du schreist sie an? Nein, ich habe die konditioniert. Ja, aber du hast sie konditioniert. Wenn du jetzt ein Frischner das eine kommt. Schmeißt dir ein Goldbärchen hin. CSV. Ja. Und ich habe erweitert die Bewegung. Das heißt, sie sehen die Hand und sie verschließen sich selber den Mund, somit können sie nicht mehr reden. Jetzt ist es schon fertig mit dem Zählen. Ich habe jetzt gehört, wie irgendeine Uni-Dozentin das macht. Man gehört, Facebook hat es mir dazu, heute schriftlich. Und wie? Dass sie es wie heben? Sie hat in der ersten Einheit gefragt, wer Game of Thrones schaut. Ja. Und hat sie gesagt, sie hat alle Bibel gelesen und sobald es laut ist, sagt sie, den Nächsten, der stirbt. Das ist geil, aber das geht leider nicht mehr. Ja. Weil, das ist jetzt schon voraus. Zu Ende. Ja, das Fernsehen ist schon lang voraus, also schon seit der 7. Staffel. Apropos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, ja, der Fetzenschüttel-Fan, Leiberland. Wo hat denn das eigentlich her, Frau Biene? Oh mein Gott, wie geil ist das? Oh. Allein dafür kriegt der Autogrammkarten von der Biene. Aber ich hab noch nicht unterschrieben. Oh mein Gott, die für Fetzenschüttel-Fan, Leiberland. Ja, wir müssen. Der Peter ist unser Ultra. Gibt es überall zum Kaufen und so. Ich gehe jetzt in Massenproduktion. In jedem namhaften Geschäft gibt es die Fetzen. Stell dir mal vor, das. Ich habe noch zwei Aufbügel-Dinger, wenn nicht auch größer. Es ist so große Liebe, ich muss jetzt weinen. Red jetzt weiter. Ja, wenn ich nicht schon vergeben wäre, Peter, gell? Der das ist halt reserviert Biene vielleicht für die nicht, Stephanie. Das reserviert für die Stephanie heute. Aha. Steffi kommt da? Ja. Irgendwie wirst du immer mit irgendwem verkuppelt, Peter, wenn wir uns sehen. Er sucht sich dann aber jedes Mal mit anders aus. Ja, Binnensex-Tourismus. Danke. Na gut, also Titus, hast du gehört? Die Hand heben. Da kannst du weiter über die Formel 1 reden. Nein, ich bin eigentlich schon fertig. Es ist nicht aber so ein Wahnsinn. Also es ist ein neues Mario Bros. Was? Für Android oder für Apple. Nein, für Apple. Das, das heißt, glaube ich, Mario Ran oder so, da rennt er immer noch. Du musst immer noch rufen. Ah, okay. Das, das war halt nicht so der Hemp-Burner, gell? Ich habe gehört, dass die, die Firma Nintendo an der Börse ziemlich abgestürzt ist. Der Fetzen-Schüttel-Fan. Ich weiß nur, dass ich in meinem Büro gesessen bin, dass ich mir überlegt habe, was ich arbeite, und dann schaue ich hinten schon irgendwas mit Mario Musik. Oh je. Aber ich habe hab eine eigene Serie geschaut. Ich habe gedacht, wir reden jetzt über Eishockey. Wir sind 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 Personen. Wir haben vorher von Grains of Thrones, Games of the Throat gelesen. Wer schaut sich die Serie an? 1? Ich bin der Einzige. Nein, Stefan. 2? Jawohl. 2 von 7. Ja, macht ja nichts. Also weniger, als ich gedacht hätte eigentlich. Echt? Du schaust ich nicht? Schaust ich spare mir das auf die Pension. Geh, du schaust Dr. Who an. Wo die Beimer so über die Straße und Girls. Und da hast du Ketchup auf der Nase. Wo sind die Beimer über die Straße? Ich hab gerülpst, habt ihr das gehört? Das wird voll bekannt sein. Das ist das dritte Mal in meinem Leben. Ist doch schon Brot vielleicht. Wo redest du eigentlich? Ich hab das dritte Mal in meinem Leben gerülpst gerade und alles. Wo? Alle reden über was anderes. Ja, jeder ist auf der Nase. Das sind berühmte Drehorte, die wir alle nicht kennen. Nein. Drehorte besuchen? Ja, das ist schon. Jetzt ist es auf der Seite nicht mehr nicht. Oder was anderes. Keiner von uns hat es gesehen. Also das wäre so. Dann funktioniert die Kutschke. Wir hätten den Drehort nicht wieder. Du hast nicht ja, das ist meistens. Aber wir raten aus der Kutschke. Ich hab's nicht mehr gewusst. Hat den Namen aus dem Mietrand. Ich weiß es nicht mehr. Hey, was ist? Wir haben da ein Thema. Wir haben drei Themen. Ich hab grad das dritte Mal in meinem Leben gerülpst. Jawohl! Wo? Kannst du es reproduzieren? Ja, ja, es ist jetzt eh aufgenommen. Unterschrift. Unterschrift. Ah, jetzt fängt es wieder an. Wie heißt denn dieser französische Schauspieler, der bei Swimmingpool mit der Alain Delon? Alain Delon hat seinen Sohn verklagt, weil Alain Delon in der Modelabel gehabt hat und sein Sohn hat das missbräuchlich verwendet. Also Verklagungen in der Familie, weil da jemand zum Beispiel ein Fettschild produziert. Das haben wir alles schon gesehen. Ja, ja. Aber du hast ja schief auf die Verklagungen. Also schief aufgetan, also. Das ist, ich stehe den ganzen Abend so. Ich habe von irgendeiner Nachbarschaftsstreit, wo er seinen Nachbar verklagt hat, weil er in seinem Wohnungsschrank die Spiegelung von der Fahne vom Nachbar gesehen hat. Was? Der Nachbar hat er. In Österreich oder in Amerika? Ich weiß nicht wo, aber man kann anscheinend aus verschiedensten Gründen live verklagen. Das geht glaube ich nicht. Ja, das mit dem Rauchen ist ja auch so. Also Rauchen ist nicht mehr so einfach in der Wohnung, wenn du das Fenster aufmachst und so. Das ist. Da hat das, ja, da gibt es Gerichtssachen. Mhm. Du darfst nur bis 22 Uhr, 4 Minuten. Du darfst rauchen am Abend oder so, im Sommer. Was machst du dann? Ja, ich bin ja nur Partyraucher. Ich meine, ich halte jetzt schon seit 10 Stunden habe ich nichts mehr geraucht und habe trotzdem nur. Über die Hände. Tremor, schön. Das ist nicht Tremor. Oh ja, war super. Ich glaube, das ist ein Turkey, oder? Ja, wir müssen jetzt die Biene schaut so versonnen, als ob sie gerade dahinter einfällt. Mir ist vorher aufgefallen, was nicht geht, wenn wir sowas wie die lange Nacht der Fetzenschädel machen wollen, dass die Biene, ich und der Titus drei separate Gespräche führen, das geht nicht. Das ist furchtbar. Also schade eigentlich. Ich wollte meinen Kopfhörer schon hergeben. Ich fühle mich so angehängt. So. Ja. Ich fühle mich nicht frei. Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt schon ein bisschen zu einem Punkt kommen. Titus, du übernimmst ab jetzt die Moderation, weil du definitiv die meiste Autorität hast. Aber es wäre genau das, was passiert, wenn ihr alle drei mit eigenen Titus einlaufen geht. Magst du dir mal vorstellen, wer bist du, wie heißt du, was ist der Sinn des Lebens? Nein, nur ersten zwei Sachen. Hallo, ich bin der Peter. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Das ist nämlich immer, wenn man ein Mikrofon hinkriegt, kriegt man es voll Angst. Nein, mir ist das wurscht, ich kann ins Mikrofon legen. Also, ich als alter Rockstar. Ja, ich habe euch als kleines Gastgeschenk, habe ich da noch zwei Aufbügel Fetzenschädel-Logos mitgebracht. Fetzt euch drum! Ihr kennt das eigentlich, dritteln, dann hat jeder. Nein, die Biene zwei Drittel von einem Fetzenschädel. Weil die Biene hat sich am meisten sie kann am besten bügeln. Wir können es dann versteigern, aber man soll es innerhalb von einem Tag aufbügeln, das heißt bis morgen zum Mittag. Warte mal, okay. Haben wir irgendwas da, wo man ich habe nichts da, wo man aufbügeln kann. Bitte, gib es geil, Kreuz. Nicht auf dem Bügeltisch, bitte, weil der gibt es für noch. Danke, Peter. Er kennt meinen Bügeltisch nämlich. Das sieht man aber wirklich. Nein, das steht in der Anleitung drinnen. Das sind definitiv Ultras, die sowas machen. Ja, Peter, du hast gerade. Danke, Papa, dass ich auf seinem Drucker das ausdrucken habe dürfen. Bitte, Papa. Der Papa hat auch. Ja, der hat auch einen, hey, einen Shotcatcher. Mal, der Raimund ist jetzt auch ein Profi, wie man sieht. Ja, ich bin gerade profiziert worden von der Biene. Wir müssen jetzt einmal... Wir müssen jetzt einmal... Raimund, red mal über den Raimund, über das, was er gut kann, was er auskennt. Du musst zuerst über Radeln reden. Ja, genau. Ich habe jetzt so ein scheiß Problem. Du wolltest dir was von Bion wissen. Ja, stimmt, genau. Was weißt du über diese Firma? Sind die gut? Ich meine, man kann Gas geben vorne, da gibt es so ein... Du hast eigentlich nur zwei Kabel. Das eine ist... Für den Fluxkompensator? Ja. Was kompensiert der? Du kennst keinen Fluxkompensator. Bist du Elektrotechniker? Ja, doch, doch. Ach so, Elektrotechniker. Ich habe mir schon gedacht, dass der irgendwie gar nicht... Kenne ich schon, aber ich kenne kein Fahrrad mit Fluxkompensator. Ja. Der hat vorne die Batterie und Vorderrad wird betrieben und dann hast du so einen Gasschalter quasi. Taschen, genau. Kostet ungefähr 1.000 die Nachrüstung, ne? Und funktioniert alles ganz super, wenn du vorne keinen Nabendynamo hast, dann ist es blöd. Dann ist es blöd, dann geht's. Und wieder belgisches Bier bringen. Ein belgisches Bier. Ich nach ein paar Sekunden uninteressant wird irgendwie so eine Glocke. Nein, arbeiten. Klar, du hast doch die Kettlebell-App. Ja, da gibt's keine Demokratie. Wir brauchen eine Kettlebell-App. Nein, ich würde mal fürs ins Mikro. Wenn man effizient ist, so wie ich, dann verbindet man das mit Scratch. Na, aber vielleicht wollen wir die Pause nützen und den Peter nochmal zum Mikrofon bitten. Danke, ich hoffe schon. Weil du hast was für Drehorte gesagt in Irland. Also man kann Drehorte... Jemand hat dir erzählt, du sollst dir das und das anschauen, weil da haben sie den und die Serie gedreht. Ja, die haben dort ziemlich viel von Game of Thrones gedreht. Der neue Dracula-Film. Von Star Wars ist sogar, haben seine Dreharbeiten gehabt, die Serie gefunden war, auf irgendeiner Insel, da sind wir aber nicht zugekommen, aber im Radio haben sie die ganze Zeit angesagt. Und wir sind halt irgendwo in einer B&B rein und haben uns dort zum Essen bestellt und dann haben wir ein paar Eingeborene kennengelernt. Die haben uns dann erklärt, wo man da was findet. Vor allem die Francine. Herzblatt. Mein Homie quasi. Sie ist ca. 85. Francine! Jetzt beantwortet die Frage. Nein, aber sie wollte wissen, was meine Lieblingsfußballmannschaft ist, aber man hat sie halt nicht verstanden. Storm Graz? Ich hab's nicht verstanden. Storm Graz? Ich hab sie nicht verstanden. Bis zum Schluss nicht. Aber der Kölner hat gesagt, es ist okay, er kommt aus dem Dorf und er versteht sie auch meistens nicht, weil sie kommt vom nächsten Hügel. Alter. Das ist aber bei uns im Oberkärnten also, wenn jemand aus dem Maltertal kommt und wenn er wirklich ein Maltertaler ist und Maltertalerisch reden will, dann verstehst du den nicht. Aber wenn du ein Lissertaler bist und der daneben kommst, das ist keine Chance. Nein, ey, und der hat so einen genialen Dialekt. Ja, genau. So ist es. Ja. Hansi? Ich sag mal, Ginger. Achso, nein. Du bist ja Niederösterreicher. Stefan ist aus Niederösterreich, aus Saarbrücken vielleicht. Woher warst du? Was? Ah, wirklich? Aber bist du... Schau, wie das kenne. Ich habe 5 Jahre in Saarbrücken gewohnt. Aber bist du irgendwie mit... Kennst du das? Was ist das? Naja, im Kreis. Das Kerlin von Saarbrücken. Verstehe nicht. Aber was hast du mit der Staustufe in Malta zum denn? Nix, Staustufe in Malta. Kennt alle Staustufen. Kennt irgendjemand anders die Staustufe von Malta außer mir? Nicht? Ja, wenn man die meisten Österreicher fragt, was ist Malta, dann denke ich, es ist eine Insel im Mittelmeer. An Banken. Ja, Bankenparadies. Das weiß man, ich weiß nicht, was in dem Tal ist, oder dass es ein Tal gibt. Das sind so die größten Kraftwerke in der Stadt. Genau. Ach so? Was für Kraftwerk ist das? Eichelkraft. Nein, ist nicht sogar so ein Pumpspeicher oder so. Keine Ahnung, ich weiß es leider wirklich nicht. Pumpspeicher, du brauchst, wenn die Atomkraftwerke immer wieder zu viel Energie. Ah, genau. So Speichern. Nein, Kärnten, du Kärnten. Ich habe gedacht, wir reden von Malta. Du Strankerle. Achso, okay. Ihr habt ja die Erdberge. Wir haben hohe Berge und deswegen zahlt sich das ja wirklich aus. Da. Ihr habt den höchsten Berg sogar. Das ist lustig, der wird gestritten. Der streitet sich. Das hätte ich nicht gewusst. Ja, siehst du? Nee. Also ich glaube, das ist gar nicht so sicher. Stimmt ja gar nicht, das ist doch in Salzburg. Nein, man kann von beiden Seiten aufgefahren. Tirol streitet sich halt ein bisschen rum. Also das ist, warst du schon mal da oben? Ja, ich war oben schon was. Hab's die Sommerfolge nicht gehört? Du bist mit dem Bus aufgefahren. Die Hochalpenstraße. Ich bin mit dem Auto aufgefahren. Auto? Ja. Mit der Gitarre, echt? Nein. Ich bin mit dem Auto aufgefahren. Der Musiker fährt mit der Gitarre irgendwo hin und dann spielt er seine. Es gibt ein Video davon. Bam, bam, bam, bam. Einfach ein Ausgleichsmusikvideo, da sitzt da am Fußkopf. Das ist mit der Gruppe. Der Reinhard Fendrick hat dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht, aber er ist rutscht. Das hört sich ganz grausig an. Der Reinhard Fendrick hat dieses Jahr. Du bist wie ein Fünfjähriger. Ich glaube, wir brauchen da ein Sprechhölzchen. Der, der das Sprechhölzchen so hat, der darf reden. Nein, ich bin zuständig für die Störgeräusche. Ich schneide das eh alles aus. Mir ist es wurscht. Du kannst ruhig so viele Störgeräusche einbauen, wie du willst. Das wird rigoros ausgecuttet. Sind wir eigentlich schon vollständig? Ich fühle mich diskriminiert. Meine Störgeräusche fühlen sich diskriminiert. Das passt, wenn du selber hörst, ist es am besten. Ich hörst das selber. Ja. Der Herzschlag der Störung. Vielleicht ist ein anderer Sessel gar keine schlechte Idee. Du machst du Sport, weil du so einen Herzschlag hast? Einen Regenherzschlag? Nein, der bricht zusammen. Nein, der haltet halt. Aber die Störgeräusche haben so einen Regenherzschlag. Kann man flimmern, denn? Also, du wirst dir keine 5. Jetzt hörst du wirklich einmal auf, Raimund. Raimund, hast du auch Hämorrhoiden, weil du sitzt? Der Raimund bin ich. Raimund bist du, Entschuldigung. Ja, ich habe mich gerade. Ich kann die Kotzen nicht aus. Bei den Hunden ist einfach. Reinhard Fendrick hat dieses Jahr ein neues Album ausgebracht. Danke, Biene. Ich schaue mal, was der besser wird. Und die Dummheit, die zum Himmel schreit. Die Dummheit, die zum Himmel schreit. Schreit. Ich habe meine Schmerzmittel genommen heute in der Früh. Ich habe meine Tabletten auch genommen heute in der Früh. Bitte? Nie mit einer zu schlafen gehen. Darfst du eigentlich Alkohol trinken? Ja. Echt? Ich bin jetzt schon über 18. Nein, ich meine jetzt so mit den Tabletten, ne? So. Na wohl, ja. Schon? Ja. Und du hast doch keine Bedenken. Nein, habe ich nicht. Gut. Mama? Genau. Werd ausgeschnitten. Ratz, fahrt's draußen. Na passt, Black. Was? Hey, es rennt. Aha. Es regnet, man hat die Pieper. Man hört wirklich alles. Rain Sound. Das ist ziemlich geil. Mhm. Und ich finde es spannend, dass so Sachen wie geraschelte, geknabberte Sachen total laut sind. Jetzt geht der erst auf deine Rauchen. Was ist mit dir? Der geht mitten jetzt, in der Sendung. Jetzt ist eine Party. Aufs Klo, okay. Du bist ein Partyraucher, oder? Ja, genau. Jetzt ist eine Party. Aber das ist aber nicht zuerst gehört, das gibt es ja noch gar nicht. Das ist ich gesagt, nämlich. So ein guter Fan bin ich. Aber ein Sinn. Ich glaube, wir haben in der dritten oder vierten Folge davon erzählt, wie ich zum Rauchen aufgehört habe. Also für die Aficionados, die das hören wollen. Ich glaube sogar in der ersten Folge haben wir Soylent gegessen. Wisst ihr, was Säulent ist? Raimund, du kannst das Mikrofon ein bisschen mehr zu deinem Mund zu bebiegen. Weil dann hört man dein Knacksgeräusch besser. Ja, ich hab's ja probiert. Deine Knabberei. Jetzt, du. Scheiße, nix. Erzähl von deinem Badewannenproblem, Biene. Hast du schon erzählt? Ich habe jetzt das Mikrofon für den Ice Cream vorbereitet. Wollt ihr wissen, was ich heute gemacht habe? Was hast du denn heute gemacht? Ich habe von 11 bis 6 Uhr Naturkosmetik gemacht heute. Und ich sag's euch, das ist die mega Hacke. Schlammbauch. Naturkosmetik. Ja, ist spannend, oder? Naja, erzähl, was hast du denn gemacht? Also eigentlich war die intrinsische Motivation, dem Weihnachtskonsum zu entgehen. Also es mir nicht anzutun, auf die Marienburgstraße shoppen zu gehen. Oh, geil. Und dann habe ich beschlossen, mit einer Freundin einfach einen Tag zu verbringen. Seife kochen. Nein, wir haben Gesichtscremen gemacht, ein Körperöl haben wir gemacht, was haben wir noch gemacht? Ein Deo haben wir gemacht, eine Deo-Creme und ein Scrub. Genau. Nein, das eine, was ich der Person schenke, die neben mir sitzt, habe ich jetzt nicht erwähnt. Super. Aber jetzt möchte ich jetzt fragen, was hast du einen Subtext da dabei in dem Geschenk? Ist da eine Botschaft versteckt? Ja. Wasch dich. Du stinkst. Nein, das finde ich jetzt nicht, oder? Hast du das, wenn ich... Naja, wenn du sagst, dass der Subtext versteckt ist. Na, der Subtext ist, ich schenke dir etwas Liebevolles Selbstgemachtes. Ach so, ja, nein, das ist okay. Das ist ja voll nett. Aber ich habe zwar daran gedacht, das Subtext ist, du stinkst, gell? Nein, die Biene und ich haben einmal zu Weihnachten und zu Silvester selbst Kekse gebacken. Lebkuchen, wo wir dann aufgeschrieben haben, No future. Geil. Fuck the system. Geil. Geh in Arsch. Nein, geh scheißen. Ich habe eins einmal gemacht, das war eine ausgestochen Glocke und da habe ich aufgeschrieben Hell's Bells. Geil. Und das haben sie sich gestritten. Das denke ich mir. Aber das, eigentlich, das ist ja eigentlich wahrscheinlich wie sagt man, eine Nische, eine Marktnische. Magst du nicht mehr, gell? Ja. Warm ist mit Johann. Es geht total schnell, dass man warm wird bei den Ohren. Wir kommen jetzt mehr Gäste und dann wird es ein. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie nicht so, so ein Ding. Sollen wir es einfach, sollen wir von Uhr draufhauen und sagen, eineinhalb Stunden, die längste Folge haben wir zusammengekriegt? Nein, vorletzte Folge war eine Stunde 36. War 36, echt? Ja, haben wir beim Ausfahren die erste oder die zweite Version? Weil die zweite Version ist wahrscheinlich. Die offizielle. Die offizielle? Ich hab's nochmal schneiden müssen. Die Recut kenne ich noch nicht. Uncutted. Also die also das, wo sie versetzt reden, wo die Spuren versetzt sind, habt ihr ja angehört. Haben die, war es eine ganz normale Folge, oder ist euch aufgefallen, dass du etwas hörst und eine halbe Sekunde später hörst du das gleiche noch einmal? Das ist mir der Arm aufgefallen, das war die 13er.